Der Fall interessierte mich auch menschlich sehr. Ich übernahm ihn gern und war überzeugt, dem besorgten Vater in kurzer Zeit seinen verlorenen Sohn zurückbringen zu können. Na, es ging durchaus nicht so einfach, wie ich dachte, und viel Zeit sollte verstreichen, bis aber der Reihe nach. Es stellte sich heraus, dass dieser Gibson unter den verschiedensten Namen, in den verschiedensten Eigenschaften in den Staaten und in Mexiko aufgetreten war. Vor seiner Abreise aus New York hatte er seinen willenlosen Schützling noch eine bedeutende Barsumme abheben lassen. Danach kam aus Cincinnati die Meldung, William habe auch dort $5,000 kassiert und sei dann nach Louisville weitergereist. Mit allen nötigen Vollmachten, genügend Geldmitteln und zwei Lichtbildern der beiden versehen, setzte ich mich auf die Spur. Die führte von Louisville weiter nach St. Louis, wo ich meine beiden Gewehre bei Mr. Henry, dem Büchsenmacher, in Verwahrung gab. Hätte ich geahnt, wie lange sich die Verfolgung ausdehnen würde, hätte ich sie nicht zurückgelassen. Andererseits waren die beiden Gewehre zu auffällig und hätten mich überall sofort verraten. Ich trug ja jetzt auch nicht mehr meine Waldläuferkleidung, sondern städtische mit dem damals üblichen Zylinder. Dazu hätte mein Bärentöter und der Henry-Stutzen kaum gepasst. In St. Louis stellte ich fest, dass Ollert und Gibson auf einem Mississippi-Dampfer nach New Orleans gefahren waren. Ich folgte ihnen sofort und verständigte dort sowohl die Polizei wie auch die Bankhäuser, die nach meiner Liste mit der Ollertschen Bank in New York in Verbindung standen. Bei zwei Geschäftsfreunden war der junge Ollert in Begleitung seines falschen Freundes Gibson bereits gewesen und hatte auch dort Geld in Empfang genommen. Da ich ziemlich sicher sein konnte, dass die beiden Gesuchten noch in der Stadt waren, hoffte ich zuversichtlich, sie in irgendeinem Winkel aufzustöbern. Ziellos schlenderte ich durch die belebten Straßen und hielt meine Augen offen. Eine Hitze war das heute. Ich musste etwas trinken. Dort, deutsche Bierstube, das war das Richtige. Ein Schluck Pilsner würde jetzt gut tun. Schon damals war dieses Bier drüben sehr beliebt. In dem Schankraum, den ich gerade betrat, herrschte ein fürchterliches Gedränge. Erst nach langem Suchen entdeckte ich einen leeren Stuhl ganz hinten in der Ecke. Da stand ein kleines Tischchen mit nur zwei Sitzplätzen. Der eine davon war von einem Mann besetzt, der wie der leibhaftige Tod aussah. Wer sitzt gern an einem Tisch mit einem solchen Skelett? Kein Wunder, dass der zweite Stuhl leer geblieben war. Ich setzte mich trotzdem zu dem Mann. Und bald wusste ich auch, wer er war. Old Death, der alte Tod. Einer der bekanntesten Jäger und Pfadfinder des Westens, vor dem man den Hut ziehen musste. Trotz der Gefahren, die ihn sein Leben lang begleitet hatten, war er nie ernstlich verwundet worden. Von abergläubischen Leuten wurde er deshalb für kugelfest gehalten. Neben seinem Platz lag ein Sattel mit vollständigem Zaumzeug. Und gegen die Wand lehnte eine jener ellenlangen Kentucky-Büchsen, die jetzt nur noch selten zu sehen sind. Ich komme euch sicher neugierig wie ein altes Weib vor, wa? Das macht, weil ihr ein Deutscher seid. Auch ich hatte eine deutsche Mutter. Warum seid ihr denn in die Staaten gekommen? Um ein Glück zu machen. Und habt ihr es gefunden? Teilweise schon. So, teilweise. Wo habt ihr es denn gesucht? Doch nicht etwa im Westen? Warum nicht? Ihr seid zu fein. An eurem Anzug, da gibt es kein Fleckchen, kein Stäubchen. Euer Haar ist gebürstet und gekämmt. Mit eurem Aussehen habt ihr wohl kaum Interesse am rauen Westleben, was? Welchem Stande gehört ihr an? Ich habe studiert. Ah, studiert. Oh je, je, je. Das ist studiert. Bildet euch darauf bloß nicht ein. Damit könnt ihr hier nicht viel anfangen. Oder habt ihr schon eine Stellung? Ja, in New York. Bei der Bank. Sollt wohl hier in New Orleans ein Geldgeschäft für diese Bank abwickeln, was? Ja, etwas Ähnliches. Soll ich euch sagen, dass ihr hier jemand sucht? Woher wollt ihr das wissen? Ich weiß noch mehr. Ihr seid ein Detektiv, jawohl, Privatpolizist, der hier eine Aufgabe lösen soll, die mehr familiärer als krimineller Art ist. Was? Ihr entwickelt eine erstaunliche Einbildungskraft, Sir. Ach, wenn ihr es nicht zugeben wollt, so ist das eure Sache. Hätte euch sonst vielleicht den oder jenen Rat geben können, weil ich hier gut bekannt bin. Ihr seid aber noch ein Greenhorn, das seine Fehler unbedingt allein machen will. Oh, Sir, ein Greenhorn. Mit dem Greenhorn will euch Old Death nicht beleidigen. Ihr habt etwas an euch, was mein Wohlwollen erweckt hat. Ja, vielleicht begegnen wir uns wieder. Ach, schwerlich. Ich gehe nach Mexiko hinüber. Dorthin wird euch euer Weg kaum führen. Also, lebt wohl. Alles Gute, Old Death. Oh, nicht für ungut, Sir. Ich habe nämlich früher auch studiert und denke heute noch mit Vergnügen daran, was für ein eingebildeter Dummkopf ich damals gewesen bin. Goodbye.